Mit dem Erlös des Börsengangs suchen die Initiatoren dann erst eine attraktive Unternehmensbeteiligung, die schließlich in den Börsenmantel schlüpft. Investoren in den SPAC müssen also großes Vertrauen in das Können der Initiatoren haben. Allerdings scheiterte das Engagement, die Aktie geriet zum Pennystock. Und Mittelhoff wurde später wegen Untreue während seiner Zeit bei Karstadt zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die er auch tatsächlich absitzen musste, bis er wegen guter Führung vorzeitig entlassen wurde. Berger, der bei allem Spaß am Risiko ein realistischer Mensch ist, weiß seinen Nutzen für Benko solide einzuschätzen. Auch dank des nahezu unerschöpflichen Netzwerks des Beraters kann Benko Verbindungen in die Politik gewinnen und neue Investoren. So fasst Robert Pujol aus der gleichnamigen Autodynastie wohl auch deshalb Vertrauen und investiert in Benkos Unternehmen, weil sein guter alter Bekannter Roland Berger mit unter den Anteilseignern ist. Und für Klaus-Michael Kühne, Mehrheitseigentümer der Spedition Kühne und Nagel, zählt der Name Robert Pujol, als er Jahre später zum Investorenkreis stößt. Auch unter den ganz Reichen gibt es ein Gruppenverhalten, Herdentrieb genannt. Keiner will abseits stehen, wenn es Geld zu verdienen gibt. Benko macht sich das zunutze und verdient dabei als größter Anteilseigner selbst am meisten. Benko habe sich jahrelang 30, 50 Millionen Euro an Dividende ausbezahlt, sagt der österreichische Sanierer Erhard Grossnick dem Nachrichtenmagazin Profil im März 2024. Grossnick rückte im Dezember 2023 in den Vorstand der Signa Immobiliengesellschaften ein, scheiterte aber beim Versuch, die Insolvenzen zu verhindern. Das Modell Wiedeking und Berger wird typisch werden für Benko. Ein Investor erzählt dem anderen von hohen Renditen und dem so zupackenden wie charmanten jungen Mann, der so fleißig sei wie kompetent. In der Schweiz gewinnt Benko früh Ernst Tanner, der Lindt und Sprüngli zu einer weltbekannten Schokoladenmarke gemacht hat. Auch die Schweizer Familie Eugster, die mit Kaffeemaschinen und anderen Haushaltsgeräten viel Geld verdient, wird schließlich zu einem Anteil von 10% an der Signa Holding zu Benkos wichtigsten Investoren gehören. In Österreich kommt er mit einem Miteigentümer des Bauunternehmens Strabag, Hans-Peter Haselsteiner, ins Geschäft. 2013 kauft sich Haselsteiner in die Prime ein. Damit hat Benko seinen vielleicht wichtigsten Anteilseigner überhaupt gewonnen. Denn Haselsteiner, der auch in Deutschland mit Übernahmen wie Züblin zu einem der größten Bauunternehmer geworden ist, hat viel Geld und ein Netzwerk, das tief in die Politik reicht. Er war selbst Abgeordneter für die Liberalen im Nationalrat, dem österreichischen Parlament. Und politische Kontakte sind für einen Bauherrn wie Benko so wichtig wie anderen das täglich Brot. 2014 stößt ein weiterer deutscher Investor dazu, der als Unternehmer außergewöhnlich erfolgreich ist. Thorsten Töller, Gründer und Eigentümer der Tierfutterkette Fressnapf, hatte kurz zuvor seine Trinkgutmärkte an den Handelsriesen Edeka verkauft und war auf der Suche nach gewinnbringenden Investitionen. Beim Formel-1-Rennen in Monaco treffen sich Benko und Töller und der deutsche Unternehmer ist schwer beeindruckt. Wenige Monate später investiert Töller in die Immobiliensparte Prime der Signa. Mir ist es wichtig, dass die Firmen, in die ich investiere, über einen starken Unternehmergeist verfügen und dass ich noch von ihnen lernen kann, sagte Töller rückblickend im Oktober 2020 in einem Interview mit dem Manager-Magazin. Dass Benko sich für die Formel 1 gar nicht interessierte, ist dem Händler egal. Auch Niki Lauda, als Rennfahrer wie als Unternehmer erfolgreich, stört sich nicht an Benkos gnadenloser Ausrichtung aufs Geschäft. Im Gegenteil. Er investiert ebenfalls in die Signa. 2013 und 2014 können als die Jahre gelten, in denen Benko geschäftlich einen großen Sprung nach vorn macht. Er steigt ein bei Karstadt und wird damit zur relevanten Größe in Deutschland. Seine Einkaufs- und Büromeile in Wien, werbeträchtig »Goldenes Quartier« getauft, öffnet nach und nach ihre Läden und Büroetagen. Und ein solider Investor nach dem anderen kauft ihm Anteile an der Signa ab, die fast gesetzmäßig Jahr für Jahr im Wert steigen, bis sie nach den diversen Pleiten Ende 2023 nahezu oder gänzlich wertlos sind. Benko jedenfalls wird in den nächsten Jahren auch persönlich zunehmend vermögend und das Rad, das er geschäftlich drehen kann, wird dank der gewachsenen Kapitalbasis immer größer. Die Menschen fressen Benko aus der Hand und die Milliardäre füttern ihn mit frischem Geld.